Professor Watzlawick, also als ich zum ersten Mal den Titel auf dem Plakat gelesen habe, die Anleitung zum Unglücklichsein, musste ich irgendwo grinsen. Und ich bin dann auch irgendwo mit einem zwiespältigen Eindruck hergekommen, habe mich aber sehr gut einfühlen können in das, was Sie sagten. Was meine Frage konkret ist jetzt, gibt es einen besonderen Grund, dass Sie dieses Buch gerade jetzt 1983 geschrieben haben? Ich weiß nicht, wie es am europäischen Büchermarkt ist, den ich viel weniger kenne, aber Amerika ertrinkt eben in einer Welle von How-to-Büchern. Also wie macht man sich glücklich, wie macht man sich erfolgreich und so weiter. Ich hatte schon vor vielen Jahren, als ich zum ersten Mal Wanderwelt das Buch Die ideale Ehe las, das Gefühl, dass diese ernst gemeinten Bücher, die das Positive wirklich herausstreichen wollen, im Grunde genommen eine gegenteilige Wirkung haben. Wer immer die ideale Ehe liest, es ist nicht schön, über einen viel älteren Co-Autor negativ etwas zu sagen, aber ich habe durch den Eindruck, dass wer die ideale Ehe liest, kommt unweigerlich zu dem Schluss, dass die eigene Ehe also ganz schlecht ist. Also dass das Herausstreichen des Idealen scheint mir ein etwas fragliches, wenn auch gut gemeintes Experiment zu sein. Dazu kommt noch ferner, dass die eigene Anstrengung, das Positive zu erreichen, sehr oft zur Verewigung des Negativen beiträgt. Wer absichtlich vergessen will, erinnert sich umso schmerzhafter. Wer unbedingt einschlafen will, bleibt wach. Und wir haben nun in Palo Alto im Laufe dieser 23 Jahre, in denen ich an dem Institut tätig bin, mitarbeite, gefunden, dass die sogenannten paradoxen Verschreibungen ungleich wirksamer sind in der Therapie als die todernste Deutung, den Hinweis auf die wahren Ursachen und dergleichen mehr. Aus diesem Grunde jetzt dieses Buch.